waren sie gute Freunde und sie hatten selber Spaß. Damals waren es eine Riesenmeute, mit den Jungs, da war noch was. Sie hielten zusammen wie die Finger an deiner Hand. Denn es war die größte Freundschaft, die sie miteinander verband. Jetzt alle! 1, 2, 3, 4! Freunde, Freunde, gute Freunde, ja, ja, das wär doch was. Freunde, Freunde, gute Freunde, so wie früher in der Hände Spaß. Freunde, Freunde, gute Freunde, ja, ja, das wär noch was. Freunde, Freunde, gute Freunde, so wie früher in der Hände Spaß. Gute Freunde, ja, ja, das wär noch was. Freunde, Freunde, gute Freunde, so wie früher denn der Hände Spaß. Freunde, Freunde, gute Freunde, ja, ja, das wär noch was. Freunde, Freunde, gute Freunde, so wie früher denn der Hände Spaß. Freunde, Freunde, gute Freunde, ja, ja, das wär noch was. Freunde, Freunde, gute Freunde. Erstmal vielen Dank, Männer und Frauen. Wir sind heute hier für Party und machen heute eine Party. Und deswegen, jetzt nehmt alle eure Mädels in den Arm. Nämlich jetzt kommt.